Ich lese aus Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. So, heute ist der vierte Advent. Das heißt, wir sind am Ende der Adventspredigtreihe angekommen und wir hatten bewusst jetzt im Advent eine Predigtreihe gehabt mit dem Titel Das Fest der Liebe, wie Beziehungen gelingen. Beziehungen, Freundschaften sind was Tolles, was Wertvolles, was Wichtiges, aber sie sind auch nicht immer ganz einfach. Und da hatten wir uns bisher vier Texte angeschaut, vor allen Dingen aus der Josefsgeschichte im ersten Buch Mose. Und das ist nicht allumfassend gewesen. Das sind einfach jetzt vier Punkte gewesen, vier Sachen, die hilfreich dafür sind, damit Beziehungen gelingen und wir so dieses, das Fest der Liebe, dass unsere Beziehungen auch mehr mit Liebe erfüllt sind. Wir hatten uns angeschaut, erstens, ehrlich sein und gut kommunizieren. Das ist wirklich wichtig in Beziehungen und auch in Freundschaften. Dann hatten wir uns angeschaut, Umgang mit Konflikt. Als drittens dann dankbar sein, auch für den anderen, den nächsten Freunde und so weiter. Letzten Sonntag hatten wir uns angeschaut, Umgang mit Schuld, weil auch das vorkommt. Und heute geht es um das Thema, perfekte Liebe findest du nur bei Jesus Christus. Perfekte Liebe findest du nur bei Jesus Christus. Und wir werden uns fünf Hauptpunkte anschauen. Erstens, jeder Mensch will geliebt werden. Jeder Mensch will wirklich geliebt werden. Und der zweite Hauptpunkt ist, Freunde zu haben, ist sehr wichtig. Und der dritte Hauptpunkt ist, die wichtigste Freundschaft, die du in deinem Leben brauchst, ist mit Jesus Christus. Und viertens dann, was gute Freunde tun oder was ein guter Freund tut. Und fünftens, es fällt uns schwer, auch als Christen zu glauben, dass wir wirklich zutiefst geliebt sind. Zunächst mal zum ersten Hauptpunkt. Jeder Mensch will geliebt werden. Ich könnte jetzt tausende Beispiele bringen. Ich sage einfach ein Beispiel. Ich bin einmal, als ich in den USA bei einer Partnergemeinde in Arizona war, habe dort gepredigt, paar Mal gesprochen, bin ich zurückgekommen, war vielleicht eine Woche weg gewesen. Und als ich vom Flughafen gekommen bin und ich dann so langsam nach Hause kam, sind die Mädels, unsere beiden Töchter, Sophia, Susanna, die sind schon draußen gestanden, da an der Straße, und die haben Ausschau gehalten nach dem Papa. Und kaum bin ich um die Ecke gebogen gekommen, sind sie losgerannt und haben geschrien, Papa, Papa, und haben mich umarmt. Ich kam nach Hause, Elisabeth ist da gestanden, hat die Tür aufgemacht, hat mich in den Arm genommen. Die hatten so ein schönes Zeichen gemacht, so gemalt, so ein Bild. Welcome home, Papa. Herzlich willkommen zu Hause wieder, Papa. Das heißt, es war so einer der Momente, wo ich mich von Elisabeth und von den Töchtern einfach zutiefst geliebt gefühlt habe. Es gibt tausend andere Beispiele, die man jetzt bringen könnte, aber das ist interessant. Jedem Mensch tut es gut, geliebt zu werden. Und hast du dir mal überlegt, warum das so ist? Warum ist es denn so, dass du wirklich geliebt werden willst? Und biblisch gesehen hängt es damit zusammen, dass du und ich, jeder Mensch, im Bilde Gottes geschaffen sind. Was meine ich damit, wenn ich sage, im Bilde Gottes? Das heißt, in Gott selber gibt es etwas, was das dann bewirkt, dass seine Geschöpfe, sprich du und ich als Menschen, genau das Gleiche dringend brauchen und notwendig haben. Was meine ich damit? Die Bibel sagt uns, dass Gott in sich selber, also die Bibel beschreibt Gott als Gott den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und Gott der Vater und der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, in Gott selber hat er Beziehung miteinander. Die kommunizieren miteinander. Da ist herzliche Liebe da in Gott selber. Und weil so viel Liebe und Herzlichkeit in Gott ist, ist es dann eine Folge davon, dass seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, sprich du und ich und alle Menschen, wir genießen genau das Gleiche. Herzliche Liebe und Freundschaft und wirklich einfach Aufmerksamkeit. Und was bei Gott interessant ist, ist, dass wir sehen, dass der Vater und der Sohn beispielsweise, die erhöhen sich gegenseitig. Wenn Gott der Vater spricht in der Bibel über Jesus, dann lobt der Vater Jesus Christus über den grünen Klee und sagt, Jesus Christus ist so großartig, er hat sich erniedrigt, er ist in die Welt gekommen, er ist ans Kreuz gegangen. Deswegen werde ich am Ende der Zeit ihm das ganze Gericht übertragen. Das heißt, der Vater, Gott der Vater, der lobt Jesus Christus und sagt, großartig Sohn Jesus Christus. Und gleichzeitig lobt auch Jesus Christus den Vater und sagt, schaut an, wie groß der Vater im Himmel ist. Jesus sagt, ich selber weiß gar nicht, wann ich das zweite Mal zurückkomme, aber Gott der Vater weiß es und zum richtigen Zeitpunkt wird er es mir sagen. Oder der Heilige Geist, der sagt, schaut auf Jesus Christus, schaut, was er getan hat. Er ist für euch ans Kreuz gegangen. Er war bereit, aus Liebe für euch, für dich zu sterben, sein Leben zu geben. Und wo du und ich immer wieder geneigt sind, jetzt in menschlichen Beziehungen, dass wir zwar Liebe zeigen, aber auch oft darauf bedacht sind, dass der andere nicht zu hoch erhoben wird, weil wir wollen ja selber erhoben sein, sehen wir bei Gott die perfekte, vollkommene Liebe, wo wirklich der Vater den Sohn groß macht, der Sohn den Vater, der Heilige Geist, den Sohn Jesus Christus. Das heißt, jeder Mensch will geliebt werden, weil es in Gott selber drin ist und in Gott selber sehen wir, wie so eine vollkommene, perfekte Liebe aussieht. Und es führt uns zum zweiten Hauptpunkt, Freunde zu haben, ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, es gibt ja alle möglichen Ministerien, auch in England, Großbritannien. Wir wissen, es gibt normalerweise ein Finanzministerium und ein Wirtschaftsministerium und ein Umweltministerium. In England haben sie tatsächlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, vielleicht vor 2 Jahren, haben sie ein neues Ministerium aufgebaut und dieses Ministerium ist gegen Einsamkeit. Also es gibt Finanzministerien, Wirtschaftsministerien, jetzt gibt es ein Ministerium gegen Einsamkeit. Warum haben die gesagt, wir wollen Steuergelder, die ja wertvoll sind, verwenden, um ein Ministerium gegen Einsamkeit aufzubauen? Ein Grund dafür ist, dass es viele medizinische Studien gibt, die Folgendes besagen. Und zwar, wenn ein Mensch wenig oder kaum Freunde hat, dann kann man das aufzeigen, dass das medizinisch gravierende Folgen hat. Im Sinne von schwerwiegenden Erkrankungen, gerade oft auch bei Herzerkrankungen oder auch beim Thema Herzinfarkte. Das heißt, man kann das wirklich messen, medizinisch, statistisch. Ich habe selber schon einige der Studien gesehen. Und was mir total im Sinn geblieben ist, und das hat mich fast umgehauen, angenommen, du hast jemand, der wirklich ziemlich ungesund lebt. Was meine ich damit? Jemand, der sich wirklich ungesund ernährt, der wenig oder kaum Sport macht, der vielleicht, was weiß ich, zu viel raucht, zu viel Alkohol trinkt, was es sein mag. All das zusammengenommen ist medizinisch gesehen, also auf Grundlage von verschiedenen medizinischen Studien, genauso schlecht, wie wenn jemand kaum oder wenig Freundschaften hat. Das muss man sich mal vorstellen. Jemand, der wirklich so ungesund lebt und dann auf der anderen Seite jemand, der sich vielleicht super gesund ernährt und alles denkt und kein Alkohol, nicht raucht und so weiter. Aber er oder sie hat wenig oder kaum Freundschaften. Medizinisch gesehen bist du dann auf einem gleichen oder ähnlichen Level. Und die Bibel sagt dir und mir, du und ich brauchen dringend Freunde in unserem Leben. Warum? Weil du und ich im Bilde Gottes geschaffen sind. Wir sehen hier in diesem Text, spricht Jesus dreimal das Wort Freunde an oder Freundschaft. Zum einen im Vers 14, da heißt es, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, dass Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, aber so ist es. Wenn du ein Christ bist, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, dann bist du nicht nur ein Kind Gottes, sondern Jesus sagt zu dir, du bist auch mein Freund. Und im Vers 15 heißt es, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Und dann im Vers 13 wird es noch ein bisschen stärker, da sagt er, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Für Jesus ist das Thema Freunde, Freundschaft ganz, ganz groß gewesen. Und wir sehen das, wie gesagt, in Gott selber, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die hatten diese tiefe Freundschaft, diese tiefe Liebesbeziehung miteinander. Und ich weiß, das ist etwas, was du und ich nicht hundertprozentig verstehen, diese Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen, aber ein Gott. Aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Und es ist wichtig, auch bei Dingen, die du und ich nicht hundertprozentig verstehen, auch in der Bibel, dass wir aus Ehrfurcht vor Gott uns auch unterordnen und sagen, ich verstehe es nicht 100%, aber es ist großartig, dass du als dreieiniger Gott existierst. Und was interessant ist, diese Liebesbeziehung in Gott selber, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die hat seit allen Zeiten, seit ewig, hat die bestanden. Also es gibt keine Zeit, man kann nicht irgendwann zurückgehen und sagen, dass irgendwann die Liebe in Gott nicht gewesen ist. Gott ist seit Ewigkeiten, für alle Zeiten ist Gott vollkommene, perfekte Liebe. Und wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18, nachdem Gott den Adam geschaffen hat, heißt es dann, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und was dabei sehr interessant ist, der Sündenfall kommt erst im Kapitel 3. Das heißt, im Kapitel 2, im ersten Buch Mose, ist im Prinzip alles noch perfekt. Absolut perfekt. Wir sind im Paradies. Erst ein Kapitel später kommt dann der Sündenfall und die Menschen wenden sich ab von Gott und mit den ganzen Konsequenzen. Das heißt, in einer an und für sich perfekten Welt im Paradies sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich muss ihm noch ein Gegenüber schaffen. Das drückt etwas aus von dem, wo Gott sagt, selbst in einer perfekten Welt darf und soll es nicht sein, dass der Mensch alleine ist. Du und ich brauchen dringend Freunde. Und wir sehen dann auch, dass eben wenn du und ich Freunde haben, das gibt dir und mir die Möglichkeit, zum einen Freunde zu lieben, aber auch von Freunden geliebt zu werden. Und schaut euch mal den Vers 9 an. Das ist so ein richtiger, ja, ein Vers mit Dynamit, mit Kraft. Da sagt Jesus tatsächlich, und denk bitte auch dran, der Zeitpunkt, als Jesus Christus das sagt, hier im Johannes 15, das ist am Abend, bevor Jesus ans Kreuz geht, um für seine Jünger zu sterben. Das sind diese Reden von Johannes Kapitel 13 bis 17. Danach geht es dann ans Kreuz. Er stirbt stellvertretend für seine Freunde. Und da sagt er im Vers 9, wie mich mein Vater liebt, das heißt, es ist Gott der Vater, wie mich mein Vater, Gott der Vater, mich Jesus Christus liebt, so liebe ich euch auch. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sagt, in dem Ausmaß, wie Gott der Vater mich als Sohn Jesus Christus liebt, in dem gleichen Ausmaß liebe ich dich, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist oder wenn du dich noch darauf einlässt und sagst, ich möchte diesen Jesus Christus kennenlernen, ich möchte auch Christ werden. Dann wird Jesus dich mit der gleichen Liebe lieben, wie Gott der Vater ihn, Jesus Christus, geliebt hat. Ich glaube, das ist für uns oft schwer, das wirklich zu kapieren, anzunehmen, wirklich zu glauben. Die Liebe, die Gott der Vater für seinen Sohn Jesus Christus hat, ist riesig, sie ist unbeschreiblich. Und Jesus sagt, mit der gleichen Liebe liebe ich dich, bleibt in meiner Liebe. Und das führt uns zum dritten Hauptpunkt. Die wichtigste Freundschaft, die du in deinem Leben brauchst, ist die Liebe, die Freundschaft mit Jesus Christus. Und um das zu verstehen, ist es wichtig zu sehen, dass kein menschlicher Freund das wird erfüllen können, was du in der Tiefe deines Herzens, in deiner Seele brauchst. Nämlich ein perfekter, vollkommener Freund zu sein. Und vielleicht sagst du jetzt, ach Steffen, du übertreibst, ist doch klar, dass niemand von uns perfekt und vollkommen ist, ich brauche doch keinen perfekten Freund. Und ich sage dir, doch, das ist letzten Endes das, wonach dein Herz, deine Seele wirklich sich sehnt. Manchmal benutzen wir die Worte, dass wir sagen, wir haben ein Loch in unserem Herzen. Also hier im Raum Grünwald höre ich oft von Männern, die sagen, jetzt habe ich den ganzen äußerlichen Erfolg, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann sagen wir oft, du hast immer noch ein Loch im Herzen und dieses Loch im Herzen kann nur Jesus Christus erfüllen, wenn Jesus mit seiner Liebe hineinkommt. Und das ist genau das, dass du und ich, wenn wir ehrlich sind, in der Tiefe unserer Seele, in unserem Herzen, nach einer perfekten, vollkommenen Liebe sehnen. Kein menschlicher Freund ist in der Lage, das wirklich zu erfüllen und zu leben. Und es wird dann offensichtlich, wenn du einen sehr guten menschlichen Freund hast, der dich irgendwann enttäuscht oder verletzt. Da wird es offensichtlich, dass du sagst, ich brauche doch einen perfekten Freund, ich brauche doch vollkommene Liebe. Ihr habt vielleicht eine super Freundschaft oder eine super Ehe, aber ich sage dir, in der besten Ehe, in der besten Freundschaft wirst du an den Punkt kommen, wo die Liebe des Freundes oder des Ehepartners nicht so perfekt und so vollkommen ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und der Einzige, der das wirklich erfüllen kann, ist Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus der Einzige ist, der wirklich ohne jegliche Sünde ist. Und aus diesem Grund kann Jesus Christus dich und mich mit einer perfekten, vollkommenen Liebe lieben. Und in dem Vers 15, da heißt es, wo Jesus sagt, mit diesem Knecht, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Was da eigentlich dasteht, ist, dass er sagt, ich habe euch zu Freunden gemacht. Ich habe dich zu meinem Freund gemacht. Und wenn du dich einlässt auf Jesus Christus, ich weiß, für manche von euch ist das neu, aber es ist wirklich so, dass Jesus Christus tatsächlich existiert. Weihnachten ist nicht nur eine schöne sentimentale Angelegenheit, sondern dieser Jesus Christus, er lebt wirklich, er existiert wirklich. Ich möchte dir Mut machen, lass dich ein auf Jesus. Lade ihn ein, es ist nicht kompliziert. Sag, Herr Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben hinein, verändere mich, heile mich, was auch immer sonst du noch zu tun hast. Komm hinein. Und du wirst diese Liebe, diese Freundschaft von Jesus Christus erleben. Und diese Freundschaft mit Jesus ist genau das, was dich in der Gnade Gottes zu einem wirklich guten, nicht zu einem perfekten, aber zu einem guten Freund oder zu einer guten Freundin für andere Menschen machen kann. Und wenn wir uns anschauen, die Verse 9 bis 11, da kommt genau das ganz deutlich zum Ausdruck. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Diese großartige Liebe, die Jesus dann für dich und für mich hat, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Genau das sehen wir im Vers 10. Jesus Christus schafft es, die Gebote Gottes perfekt zu halten. Und deswegen bleibt er auch in der Liebe des Vaters in absolut perfekter Weise. Er sagt auch zu dir und zu mir, bleibt in meiner Liebe und haltet meine Gebote. Aber du und ich, wenn wir ehrlich sind, müssen sagen, wir schaffen es nicht zu 100%. Deswegen ist Jesus der perfekte Freund. Und das ist die wichtigste Freundschaft, die du in deinem ganzen Leben brauchst, die Beziehung zu Jesus Christus. Und schaut mal euch den Vers 11 an, da heißt es, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Möchtest du Freude haben, möchtest du ein richtig fröhliches Weihnachtsfest haben, es gibt nichts Besseres, was du tun kannst, als eben diese Beziehung, diese Freundschaft mit Jesus Christus zu haben. Und dann der vierte Hauptpunkt ist, was tun denn gute Freunde? Gute Freunde, zunächst mal ein guter Freund, der öffnet sich mit seinem Leben und der hat auch, wenn es eine wirklich tiefe Freundschaft ist oder dann im Extrem eine Ehe, eine wirklich gute Ehe, dann hast du keine Geheimnisse mehr voreinander. Das ist ja auch das Wunderbare in einer Freundschaft, dass man nicht nur oberflächlich ein paar Dinge tut, sondern dass sich ein Mensch wirklich von einem anderen Menschen öffnet und auch Dinge erzählt aus der Tiefe des Herzens, der Seele, Dinge, die schön sind, Dinge, die nicht so einfach sind. Aber das macht Freundschaft wertvoll, sich wirklich zu öffnen. Und wir sehen hier im Vers 15, dass genau Jesus Christus das mit uns getan hat. Da heißt es, also nachdem er am Ende vom Vers 15, nachdem er gesagt hat, dass ihr Freunde seid, dass er uns zu Freunden gemacht hat, diejenigen, die an ihn glauben, dann sagt er, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Das heißt, Jesus Christus hat alles, was er von seinem Vater gehört hat, hat er uns gesagt, kundgetan. Er hat es nicht als Geheimnis für sich behalten, sondern er hat es ganz bewusst dir und mir gesagt. Und das ist doch auch das, was eine Ehe wirklich wertvoll und reich und tief macht und auch eine Freundschaft, wenn wir wirklich den anderen auch hineinlassen und uns öffnen. Und da möchte ich dir Mut machen, auch in Ehe, auch in Freundschaft. Das ist immer ein Stück weit auch Wagnis, sich zu öffnen. Aber ich möchte dir Mut machen, dich zu öffnen, weil das die Freundschaften und auch die Ehe wirklich tief macht und letzten Endes mit der Liebe Gottes erfüllt. Und der zweite Punkt zu, was gute Freunde tun, ist, ein guter Freund setzt sich ein für seinen Freund. Ein guter Freund öffnet sich nicht nur, er hat auch keine Geheimnisse. Ein guter Freund, der setzt sich auch ein für seinen Freund, der steht hin für den Freund. Und schaut mal hier, Jesus Christus wieder par excellence, Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus Christus, er hat sich eingesetzt für seine Freunde. Er hat sich für die Kinder Gottes eingesetzt. Er hat sein Leben gegeben. Deswegen Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Schon in der Weihnachtsgeschichte heißt es, Jesus Christus kommt an Weihnachten, um ein Retter zu sein, um uns von unseren Sünden zu retten. Deswegen dann entsprechend später die Auferstehung und davor natürlich die Kreuzigung. Deswegen ist Jesus Christus gekommen, um uns zu retten. Und Jesus Christus hat das Größte getan. Hier heißt es, niemand hat größere Liebe. Es gibt keine größere Liebe, als dass du sagst, ich lasse mein Leben für ihn oder für sie. Und das andere ist, oder was interessant ist, es gab es ja immer mal wieder auch schon, dass Menschen bereit waren, für einen Freund zu sterben. Das gibt es immer wieder in der Geschichte. Aber bei Jesus ist etwas fundamental anders. Was ist es? Jeder Mensch, der sagt, ich bin bereit, für einen Freund zu sterben, im Grunde genommen, und ich möchte das jetzt nicht gering reden, das ist ein großartiges Liebeszeugnis, wenn man sein Leben lässt für jemand anders, aber der Punkt ist derjenige, der bereit ist, für jemand anders zu sterben, im Grunde genommen, er verkürzt sein Leben. Auch in seinem Leben war es klar gewesen, dass er oder sie sterben wird. Es ist nicht so, dass der oder der Mensch praktisch unendlich lebt hier auf der Erde, sondern jedes Baby, das geboren wird, wissen wir schon, wird irgendwann sterben. Jesus Christus ist der Einzige gewesen, der den Tod freiwillig auf sich genommen hat. Jesus Christus musste nicht sterben. Jeder Mensch, der hier geboren wird in dieser Welt, ist es klar, vielleicht 80 Jahre, vielleicht 50 Jahre, irgendwann wird er sterben. Wenn ich stellvertretend für jemand anders sterbe, dann verkürze ich vielleicht mein Leben um 5 Jahre, 10 Jahre. Bei Jesus Christus ging es nicht um eine Verkürzung der Lebenszeit. Da ging es darum, dass Jesus Christus gesagt hat, meine Liebe für die Kinder Gottes ist so tief, obwohl ich niemals sterben müsste, nehme ich das freiwillig auf mich. Ich erniedrige mich nicht nur, um als Mensch geboren zu werden in dieser Welt, sondern ich nehme freiwillig den irdischen Tod auf mich, damit die Kinder Gottes wieder eine Beziehung haben können mit Gott und letzten Endes ewiges Leben. Und das führt uns zum letzten Hauptpunkt. Es fällt uns schwer zu glauben, dass wir auch als Christen zutiefst geliebt sind. Wir kennen das im Menschlichen. Manchmal laufen Beziehungen super oder eine Ehe läuft super, aber dann kommt irgendwas vor und wir denken, bin ich wirklich so von ihm oder von ihr so zutiefst geliebt? Und das Gleiche ist auch immer wieder, wenn wir ehrlich sind, kommt es vor, auch bei Christen in der Beziehung zu Gott, dass wir denken, warum ist dieses oder jenes so schwierig, wenn Gott mich doch liebt? Und eine der großen Aussagen von Weihnachten ist natürlich von der Bibel her, wenn du an Jesus Christus glaubst, darfst du wissen, du bist zutiefst von Jesus Christus geliebt für alle Zeit, selbst wenn dieses oder jenes mal schwierig ist, du bist zutiefst geliebt. Warum sage ich das? Im Vers 16 heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand heiratet. Angenommen, ein Mann entscheidet sich zu heiraten und er sagt zu einer Frau, du bist es, dich habe ich auserwählt, du bist meine Frau. Es gibt wahrscheinlich Millionen andere tolle Frauen in der Welt, aber die sind mir jetzt im Moment gerade Schnuppe. Ich entscheide mich individuell für dich. Und ich weiß, wir Menschen schaffen es dann nicht, diese Liebesbeziehung in der Ehe so perfekt zu leben, wie Jesus Christus das mit dir und mit mir tut, wenn du ihm vertraust. Aber Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und wir kennen die Stelle aus dem Alten Testament. Da haben wir genau das Gleiche mit dem Volk Israel. Da heißt es dann im 5. Buch Mose, da spricht Gott darüber mit Israel, dass er sagt, ich habe euch Israel erwählt. Und da heißt es dann, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und so ist es auch mit dir und mit mir. Wenn du an Jesus Christus glaubst oder noch an ihn glauben wirst, dich noch auf ihn einlassen wirst, er wird dich nicht lieben, weil du so groß und stark und hübsch und erfolgreich oder sonst was bist, sondern er wird dich lieben, weil er einfach sagt, ich schütte meine Liebe über dich aus, ich erwähle dich, ich sage von mir aus, ich liebe dich. Und dann heißt es hier, dass Jesus Christus nicht nur sagt, ich habe euch erwählt und ich liebe euch, sondern dann heißt es hier, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das heißt, Jesus, wenn du an Jesus Christus glaubst, darfst du in der Tiefe deiner Seele wissen, ich bin für alle Zeiten zutiefst geliebt vom lebendigen Gott, von Jesus Christus. Er hat mich erwählt und er schüttet seine Liebe über mich aus. Und es ist dann nicht nur so, dass wir diese Liebe genießen. Natürlich genießen wir diese Liebe, aber er benutzt dich und mich dann auch. Er sagt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und das ist was Schönes, auch am Ende deines Lebens, wenn du wissen darfst, die Frucht, die Gott geschenkt hat in deinem Leben, die wird nicht einfach plötzlich weg sein, sondern die Frucht wird auch da sein und weiterhin bestehen. Und schaut mal diese Zusage an, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. Und dann schließt Jesus diese Stelle mit der Aufforderung, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ihr habt alle Kraft, alle Ressourcen dazu, wenn du an Jesus Christus glaubst, weil so wie der Vater ihn geliebt hat, so liebt Jesus Christus dich und mich. Und das ist wirklich die Kraftquelle, um eben die Liebe Gottes dann entsprechend in Freundschaften zu leben und weiterzugeben.